Er befindet sich allein in einem langen, dunklen Gang, angefüllt mit toten Gebeinen und verfallenen Särgen, deren Herkunft die Freimaurerei selbstverständlich kennt. Aus dem Dunkeln leuchten an der Wand vor ihm die Worte auf, Zitat, »Der Verschwiegene findet die Akazie. Besitzest du den Mut, sie dir anzueignen, so dringe weiter durch Dunkel und Nacht.« Zitat Ende. Von ihr heißt es echt freimaurerisch, heuchlerisch, sie ist das Zeichen der Hoffnung, dass aus Verwandlung und Verwesung ein neues Leben hervorgeht. Setzen wir für Verwandlung und Verwesung einstiger Verfall der Judenherrschaft und für neues Leben zukünftige Judenherrschaft, so erhält der Profane den richtigen Sinn jener Worte, die überhaupt erst dadurch Sinn erhalten. Ob Mut dazu gehört, sich der Akazie zu bemächtigen, fragt Hieber und antwortet, Zitat, »Gewiss unerschrocken muss der, der das Leben sucht, den rohen Massen entgegentreten, die diejenigen, die ihr volles Herz in Verschwiegenheit verschließen, womöglich ans Kreuz schlagen möchten.« Zitat Ende. Ich überlasse es dem Leser, diese Worte richtig zu deuten. Vielleicht hat er schon etwas gelernt. Die rohen Deutschen dürfen die wahren Ziele der Freimaurerei nicht kennen, vielleicht würden sie dann viele Freimaurer wirklich an das Kreuz schlagen wollen. Doch das möchte ich ja gerade vermeiden. Freimaurer als Märtyrer nehmen sich wirklich nicht gut aus, sie tragen besser ein Abzeichen ihrer Vollkommenheit, sichtbar für jeden Deutschen. Der Aspirant in seinem dunklen Gang sieht vor sich den schwachen Schein einer kleinen Lampe, auf den er natürlich zugeht. Bald erkennt er, dass die Lampe auf einem Sarge steht und dass auf ihm der Akazienzweig liegt, dessen er sich unerschrocken bemächtigen soll. Nun steht aber am Sarge ein Wächter, das Heiligtum mit gezücktem Dolch. Doch der Wächter ist gutmütig, der Aspirant hat keine Gelegenheit, seine Unerschrockenheit zu beweisen, die ihn mit dem Meistergrad der Vorsichtigkeit in Widerspruch bringen könnte. Nach kurzem Zwiegespräch mit dem bewaffneten Wächter darf er das Heiligtum, die Akazie, vom Sarge wegnehmen. Ein Deutscher hat sich damit in den Dienst der Machtgelüste des jüdischen Volkes gestellt. Mit Akazie, Glocke und Laterne in den Händen nähert sich nun der Aspirant der Tür der Loge und meldet sich durch Glockengeläute, so wie es Salomo vorgeschrieben hat, bei ihm an. Der zweite Aufseher, Gewissen, prüft ihn nochmals auf Herz und Nieren, ob er nun ganz wahrhaftig zuverlässig und im Besitz der Akazie sei, wobei er ihm in bekannter brüderlicher Liebe den Dolch auf die Brust setzt. Selbstverständlich kann der Aspirant über alles befriedigende Auskunft geben. Jetzt wird er wieder einmal rückwärts in die verdunkelte Loge geführt. Hier blickt von der Wand, zu der er emporsieht, sein König Salomo auf einem Kubus stehend, welch ein unerwartetes großes Glück auf ihn herab. Der Meister vom Stuhl macht den glücklich Überraschten besonders auf diese merkwürdige Figur aufmerksam. Der Aspirant streckt den Akazienzweig in die Höhe und verspricht sich so nochmals seinem Herrn und Gebieter. Doch bald wird der in den Anblick von König Salomo oder des jüdischen Erlöser Messias Versunkene, der es ohne Zweifel bitter empfindet, dass er seiner Freude nicht laut Ausdruck geben darf und entrüstet ist, dass der Unterkörper Salomos noch in ein Leichentuch gewickelt ist, aus seiner Verzückung recht peinlich aufgeschreckt. Der Meister richtet sehr bedenkliche Fragen an ihn. Die zweite lautet, »Drückt keine Schuld ihre Brust?« Nun muss der völlig benommene Johannesmeister alles bekennen, was er je in seinem Leben auf sich geladen hat, denn er weiß ja nicht, was der Orden schon durch seine brüderliche Spionage herausbekommen hat. Da ist es sicherer, alles zu gestehen und eine Beichte abzulegen, wie sie auch die Jesuiten fordern. Jetzt hat ihn der Orden ganz fest in der Hand. Die dritte Frage lautet, Zitat, »Fühlen Sie den Mut, wie vormals Adoniram eher Tod und Gefahren zu trotzen, als von den Wegen des Rechts und der Wahrheit zu weichen? Wer hiermit Ja antwortet, der mache sich gefasst auf alles, was ihm begegnen kann. Er erinnere sich stets, welch schwere Pflichten er durch sein Einwilligungswort übernommen hat.« Zitat Ende. Welch schwere Pflichten das sind, weiß er gar nicht. denn die Freimaurerei enthüllt sich ja nur nach und nach und nennt ihren wahren Zweck nicht. Darin liegt ja ihre ungeheure Unmoral. Zurück kann der Unselige auch nicht mehr. Die vierte Frage lautet, Zitat, wollen Sie sich dem Dienst des Ordens im Streben nach Licht und Wahrheit widmen? Zitat Ende. Sie nimmt, so meint Hieber, den Suchenden für den Orden in die Pflicht. Seine Kraft soll der Gemeinschaft der Brüder vereinigt werden, mit der der anderen Kämpfer, die mit ihm für das Licht und die Wahrheit zu streiten bereit sind. Der Aspirant hat jetzt die Reisen, aber 4 statt 3 zu machen, nachdem er Akazienzweig, Laterne und Glocke weggelegt hat. Die Reisen führen selbstverständlich ganz im Sinne des Kampfes, den diese Loge zu führen hat, allein nach Norden, um im Osten glücklich zu enden. Der Aspirant wird dabei durch eine Leuchte des Aufsehers, die ihm dicht vor die Augen gehalten wird, geblendet, was an die Blendung Zedekias erinnern soll. Eine Dolchspitze fühlt er auf seiner Brust. Wieder ist der Suchende nur ein willenloses, unter Bedrohung handelndes Werkzeug des Ordens. Wieder hört der Aspirant Zurufe recht bezeichnender Art, so als dritten, Zitat, bleiben Sie unerschrocken in der Gefahr, geduldig im Leid, standhaft im Tode, Zitat Ende. Hierzu bemerkt Hieber erläuternd, Zitat, hier werden wir an die Vorsichtigkeit gemahnt, die mit Mut gepaart sein soll, mit jenem Mut, der nicht in Tollkühnheit ausartet, sondern in den heißesten Kämpfen Ruhe und Hoffnungsfreudigkeit bewahrt. Zitat Ende.